Der Reisesensmord, wir hetzen nur von Ort zu Ort. Es bleibt kaum Zeit, sich wirklich kennenzulernen. Um uns herum ein Heidenlärm. Und wir zögern, ja wir zögern, noch hinaus. Wer geht woanders als bei dir will ich sein. Und das heißt doch sprechen zwischen uns zwei. Wer geht woanders als bei dir will ich sein. Und das heißt doch sprechen zwischen uns zwei. Sich die Sterne anzusehen. Wir sind alle auf der Welt und es kostet kein Geld. Denn viel zu kostbar ist die Gelegenheit, allein mit dir zu sein und Gedanken zu teilen. Und wir zögern, ja wir zögern, noch hinaus. Irgendwo anders als bei dir will ich sein. Und das heißt Versprechen zwischen uns zwei. Irgendwo anders als bei dir will ich sein. Und das heißt Versprechen zwischen uns zwei. Irgendwo anders als bei dir will ich sein. Und das heißt Versprechen zwischen uns sein. Irgendwo anders als bei dir will ich sein. Und das heißt Versprechen. Dankeschön.